Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Normalerweise beginne ich eine solche Sendung im Sitzen. Aber heute, aus Respekt vor dem Thema, beginne ich sie im Stehen. Es geht um eines der größten Themen der Astrophysik überhaupt. Es geht um den Beweis für den Big Bang. Den Beweis für den Urknall, den Beweis dafür, dass das Universum, unser Universum, einen Anfang gehabt hat, der sehr heiß war, der sehr dicht war, der unglaublich, der es eigentlich unbeschreiblich war. Und trotzdem finden wir heute noch Überreste im gesamten Universum davon. Es geht um die Hintergrundstrahlung. Deswegen ist das Thema heute, was ist die Hintergrundstrahlung? Die Hintergrundstrahlung als Überrest vom Big Bang, als letzter Rest sozusagen vom Schützenfest damals. Die Hintergrundstrahlung als der ultimative Beweis dafür, dass wir in einem Universum leben, das einen Zeitpfeil hat, das expandiert, das sich abkühlt und. Nehmen Sie sich Zeit für diese Sendung. Lassen Sie sich durch nichts stören. Das ist nämlich nicht einfach, was ich Ihnen heute zu erzählen habe. Aber es ist eine fantastische, es ist eine wahnsinnige Geschichte. Ich will Ihnen erst mal zeigen, was man am Himmel von der Hintergrundstrahlung heutzutage sehen kann. Das ist ein Bild der Verteilung bereits der Fluktuationen im Hintergrund, in der Hintergrundstrahlung. Was Sie hier sehen, das sind winzige Schwankungen, winzige Temperaturschwankungen in der Hintergrundstrahlung. Die blauen und die roten Flecke sind sozusagen ganz unterschiedliche Temperaturverteilungen. Allerdings sind die Temperaturen ziemlich mickrig, die man da misst. Diese Schwankungen sind wahnsinnig klein. Die sind im Bereich von Mikrograd. Also fast gar nichts. Fast überhaupt nichts. Tja, wo fängt man so eine Sendung an, habe ich mich gefragt. Und jetzt, wo ich hier so stehe, weiß ich es eigentlich auch wieder nicht so richtig, ob ich richtig anfange. Beginnen wir mit Hubble. Hubble war ja derjenige, der 1929 zum ersten Mal mit dem Teleskop gemessen hat, Galaxien entfernen sich von unserer Milchstraße. Wie hat er das gemessen? Die Rotverschiebung. Er hat nämlich festgestellt, die Spektrallinien in den Spektren vieler Galaxien sind ins Rote verschoben. Und wie hat er das interpretiert? Nun, zunächst einmal hat er das überhaupt nicht interpretiert. Er hat nur gemerkt, das Zeug fliegt von uns weg. Er wollte aber nicht den Schluss ziehen, den zwei Jahre vorher, also bevor diese Beobachtungen eigentlich gemacht wurden, ein belgischer Kosmologe und Jesuit, nämlich Georges Lemaître, bereits gemacht hatte, theoretisch. Er meinte, wenn man fände, dass das Weltall expandiert, dann müsse es damit zusammenhängen, dass es ursprünglich mal einen richtigen Anfang in einen Punkt gehabt hat. Also Georges Lemaître sagte, vielleicht findet man ja, dass die Galaxien sich alle von uns wegbewegen, also müsste das Universum ursprünglich mal in einem ganz heißen, ganz dichten Punkt zusammen gewesen sein. Ein paar Jahre davor hatte ein Russe namens Alexander Friedmann bereits festgestellt, dass auch Einstein sich verrechnet. Er hat nämlich festgestellt, die Einsteinschen Gleichungen geben eine Lösung ab, die ein expandierendes Universum erlauben, während Albert, der große Einstein, meinte, ein Universum müsse statisch sein. Auf Englisch steady state. Es müsste statisch sein und deswegen hatte er sich einfallen lassen, in seinen Gleichungen einen zusätzlichen Term einzubauen. Friedmann wies ihm nach, es geht auch expandieren, warum also nicht? Aber die Leute, die Menschen dachten in einem statischen Universum. Man konnte sich nun überhaupt nicht vorstellen, dass man in einem Universum lebt, das auseinanderfliegt. Hubble selber konnte also mit der Expansion des Universums eigentlich auch nicht so richtig was anfangen. Nicht wirklich. Man dachte in einem statischen Universum. Das heißt, wir sind 1930 in einer merkwürdigen Situation. Auf der einen Seite fliegt alles von uns weg, aber niemand wollte so richtig die Konsequenzen daraus ziehen, dass es damit auch einen Anfang gegeben haben könnte, der sehr, sehr dicht und sehr, sehr heiß gewesen ist. Tja, was nun? 1950 noch hat ein Erzverfechter der Steady-State-Theorie, Fred Hoyle, in einer Radiosendung die Vorstellung von Lemaître, das Ganze wäre in einem Anfang zusammen gewesen und später dann in den 40er Jahren von George Gamow und einigen seiner Mitarbeiter entwickeltes Konzept des Anfangs, des sehr heißen, dichten Anfangs, lapidar als Big Bang bezeichnet. Wobei er für Big Bang eigentlich sagen wollte, das ist doch alles nur ein großer Flop. Eigentlich hätte er nicht Big Bang sagen sollen, denn das hört sich danach an, als wenn jemand da gewesen sein könnte, der diesen Bang gehört hätte, der diesen Schlag, diese Explosion gehört haben könnte. Nur es war natürlich niemand da. Der Big Bang ist eben der Tag ohne gestern. Da ist niemand da, der was gehört haben könnte. Man hätte besser sagen müssen, die große Explosion. 1950. Und doch immer noch dachte man in einem statischen Universum. Und dann, 1964. Zwei Leute, die für eine Telefonfirma gearbeitet haben, für Bell Company, die wollten sich oder hatten sich zu beschäftigen mit empfindlichen Radioempfängern. Die sollten möglichst empfindliche Radioempfänger bauen und entwickeln, hauptsächlich für Kommunikationssatelliten, also dass der Radioempfang auf der gesamten Welt besser wird, über Satelliten, Fernsehempfang und so weiter. Und die stellten was ganz Merkwürdiges fest. Diese beiden Herren, Penches und Wilson, entdeckten eine gleichmäßige Strahlung, ein Rauschen. Ein Rauschen, das aus allen Seiten gleichzeitig kam und gleichmäßig. Das ist natürlich komisch. Also, wenn ein Radioingenieur ein Rauschen feststellt, dann denkt er zuerst mal, da ist irgendwas mit dem Instrument nicht in Ordnung. Da die diese Radioempfänger in einem Radioteleskop drin hatten, dachten die, na, das Radioteleskop ist irgendwie versaut. Ja, das war auch ziemlich verdreckt, mit Vogelmist nämlich. Ne? Also wenn solche großen Schüsseln von 20, 30 Metern, die mussten also erstmal vom Vogelmist befreit werden. Aber der Vogelmist war offensichtlich für dieses Rauschen nicht zuständig. Offensichtlich war überhaupt nichts am Himmel für dieses Rauschen zuständig, denn wo immer man auch hinschaut, ob man auf die Sonne schaut oder von der Sonne weg, auf den Mond, auf die Milchstraße, die Strahlung kam von überall her und sie war sowas von gleichmäßig. Tja, komisch. Wenn Sie mal in Ihrem Fernsehen einen Kanal suchen, der keiner ist, sodass es möglichst rauscht, dann werden Sie 1% des Rauschens auf Ihrem Fernsehkanal haben Sie dieser Strahlung zu verdanken. Denn diese Strahlung ist überall im Universum. Penches und Wilson wussten das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber sie hatten einige Vermutungen. Nun, physikalisch argumentiert, dachten die beiden, wenn das mit nichts in unserer Umgebung zusammenhängt, also mit keinem Objekt am Himmel, was nah an der Erde oder an der Sonne dran ist, dann muss es von sehr, sehr, sehr weit herkommen. Von sehr weit her. Dass es von so weit herkommt, wie sich nachher herausstellte, davon konnte man damals nur träumen und die beiden wussten es auch nicht ganz so genau. Nun, was wäre die Physik dahinter? 1948, wie gesagt, hatten Gamow und einige seiner Mitarbeiter sich schon mal überlegt, wenn das Universum, denn sie hatten natürlich die Hubble'schen Beobachtungen längst sozusagen verdaut, wenn das Universum in einem dichten, superheißen Zustand entstanden ist, dann muss es sich, wenn es da sich ja ausdehnt, abkühlen. Und die rechneten damals aus, naja, die Temperatur des Universums heute müsste 5 Kelvin sein. Das sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich nichts. Das sind minus 268 Grad Celsius. Das Universum hätte sich nach gut 15 bis 20 Milliarden Jahren auf diesen Wert abgekühlt. Und die sagten damals voraus, 1948 war das, wenn das Universum so entstanden ist, dann müsste es eine gemeinsame Strahlung geben aus allen Richtungen und sie müsste isotrop, sie müsste wahnsinnig gleichmäßig sein, wahnsinnig gleichmäßig. Also da werden wir immer wieder hinkommen, diese irrsinnige Gleichmäßigkeit, diese Isotropie der Hintergrundstrahlung. Naja, wir werden gleich sehen. Nun, 1961 haben zwei Russen vorgeschlagen, doch endlich mal nach dieser Strahlung zu suchen und sie, Novikov und Doroschewitsch, die fuhren tatsächlich in das Labor, in dem 3 Jahre später diese Strahlung entdeckt wurde. Allerdings, zu diesem Zeitpunkt, hatten die von Bell ein einziges Ergebnis, dass es da so eine komische Rauschquelle am Himmel gibt, aber der Projektleiter damals, der konnte nicht ausschließen, dass es sich um instrumentelles Rauschen handelt. Also die beiden Russen sind knapp vorbeigeschossen. Als aber 1964 dieses Rauschen am Himmel entdeckt wurde, just zu diesem Zeitpunkt. Manchmal hat man das Gefühl, die Dinge sind wirklich genau aufeinander abgestimmt und die Theorie macht genau das, was das Experiment braucht. Zu diesem Zeitpunkt nämlich, da arbeiteten Theoretiker in Princeton an einem Modell über die Entstehung der Elemente im Universum. Also was würde passieren in einem Universum, das heiß beginnt, mit der Elemententstehung? Welche Elemente würden denn überhaupt entstehen? Und sie stellten folgende Hypothese auf, dass fast das gesamte Helium im Universum müsste zu sehr, sehr frühen Zeiten entstanden sein. Das Helium, was man im intergalaktischen Raum, da wo es überhaupt keine Sterne gibt, längst entdeckt hatte. Dieses Helium müsste zu frühen Zeiten nach dem Big Bang entstanden sein, ungefähr 3 Minuten danach. Aber dafür brauchte man einen sehr heißen Anfang. Und dieser heiße Anfang hätte, habe ich ja eben schon mal gesagt, zur Folge, dass man eine Strahlung von 5 Kelvin am Himmel beobachten würde. So, Sie sehen also schon, die Szenerie ist gesetzt. Auf der einen Seite die Skeptiker, die sagen, Big Bang, so ein Blödsinn. Auf der anderen Seite die Fakten. Die Fakten sind, wir haben ein Rauschen am Himmel, was von allen Seiten ungeheuer gleichmäßig kommt. Bis auf winzige Abweichungen, aber da kommen wir noch drauf. Diese ungeheure Gleichmäßigkeit wäre genau die Strahlung, die man erwarten würde von einem Universum, das hinreichend kalt ist. Minus 268 Grad ist schon sehr kalt. Ne? Schon wirklich kalt. Nun, wo würde man diese Strahlung erwarten? Im Mikrowellenbereich. Penschers und Wilson haben sie entdeckt bei 7 Zentimetern. Das ist noch nicht genau der Bereich, den man gerne gehabt hätte, wie wir noch sehen werden, aber sie haben immerhin schon mal einen Messpunkt gehabt. Ein paar Jahre später, vielleicht anderthalb Jahre später, haben Penschers und Wilson diese Hintergrundstrahlung nochmal gemessen bei einer etwas anderen Frequenz. Und jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was die beiden dann getan haben. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben zwei Punkte, zwei Messpunkte. Einen Messpunkt hier und einen Messpunkt da. Was für eine Kurve legen Sie zwischen die beiden Messpunkte? Na? Natürlich eine Gerade, ist ja logisch, ne? So, zack. Was die beiden gemacht haben, die haben eine ganz andere Kurve da durchgezogen. Die haben eine Kurve da durchgezogen, haben Sie meine beiden Punkte? Achtung. Die so geht. Und haben sogar die Kurve noch weiter zu Ende gebracht. Die haben gesagt, die Strahlung, die sie gemessen haben, ist Hohlraumstrahlung. Das ist die Strahlung, die ein Körper aussendet in einem hohlen Raum, wenn er im thermodynamischen Gleichgewicht ist. Strahlung und Wände sind absolut auf gleicher Temperatur. Dass Sie diesen Schluss gezogen haben, das erinnert ein bisschen an Enrico Fermis Aussage, dass ein guter Experimentator aus 4 Messpunkten einen Elefanten zeichnen kann. Und wenn man 5 Messpunkte hat, dann kommt der Schwanz des Elefanten noch hinten dran und ein guter Experimentator lässt ihn auch noch wedeln. Das ist eine unglaublich mutige Schlussfolgerung gewesen von den beiden, für den sie dann auch tatsächlich den Nobelpreis bekommen haben. Und tatsächlich haben wir 1992 mit Hilfe eines Satelliten das gesamte Spektrum der Hintergrundstrahlung vermessen und es ist die beste Hohlraumstrahlung, die man auf der Welt überhaupt messen kann. Das heißt, noch nicht mal im Labor sind wir in der Lage, ein genaueres Spektrum, ein sogenanntes Planck-Spektrum zu erzeugen, als es das Universum abgibt. Das ist der Beweis dafür, dass dieses Universum fast perfekt im thermodynamischen Gleichgewicht ist. Wäre es perfekt im thermodynamischen Gleichgewicht, dann gäbe es uns nicht. Denn dann wäre alles im Universum auf gleicher Temperatur. Sie, ich, das ganze Studio hier, wir sind offensichtlich ja nicht auf der gleichen Temperatur wie das Universum. Die tatsächliche Temperatur der Hintergrundstrahlung war nämlich nicht 5 Kelvin, also minus 268 Grad, wie sie theoretisch ausgerechnet wurde. Sie war ein bisschen niedriger sogar noch, was dazu führte, dass das Alter des Universums sich ein bisschen vergrößerte. Die tatsächliche Temperatur der Hintergrundstrahlung heute ist minus 2,726 Kelvin. Das sind minus 271 Grad Celsius. Und das, was Sie gesehen haben auf dem Bild, das sind die Abweichungen von einer fast perfekten thermodynamischen Maschine. Und diesen Fluktuationen verdanken Sie, verdanken wir alle unsere Existenz. Also haben wir den Big Bang mit der Hintergrundstrahlung bewiesen. Was man daraus lernen kann, erzähle ich Ihnen ein andermal. Aber denken Sie an eines. Bertrand Russell hat das mal so wunderbar formuliert. Auch wenn alle einer Meinung sind, können alle Unrecht haben.